Bedrohlich wird es, als er ernsthaft die überall verschleppte Beschlagnahme von Immigrantengütern zu betreiben beginnt. All dies treibt die Wut der Aristokraten dieser Stadt auf die Spitze und man ehrte mich mit der Bezeichnung Marathist. In seiner revolutionären Sorglosigkeit liefert er seinen Feinden die Gelegenheit, sich seiner zu entledigen. Es geht um die nachträgliche Korrektur einer Versteigerungsurkunde zugunsten eines Bauern. Eine übereilte Handlung, die Babeuf umgehend annulliert. Trotzdem wird gegen Babeuf Anklage erhoben, eine Fälschung begangen zu haben. Auch heißt es, er habe sich bestechen lassen. Februar 1793. Babeuf flieht nach Paris. Paris ist in fieberhafter Erregung. Das Nahen eines revolutionären Umschwungs kündigt sich an. Ladenstürme, Hunger, Elend. Babeuf findet Unterschlupf, wendet sich an Sylvain Maréchal, den Redakteur der Révolution de Paris, an Chaumette, den Syndikus der Kommune und wahren Verteidiger des arbeitenden Volkes. Er greift in die Diskussion über die Frage der Höchstpreise und die Auseinandersetzung um den Begriff des Eigentums ein. Für ihn ist die vom Konvent gebilligte Formulierung, die das Eigentum als das Recht definiert, frei über sein Habe, sein Vermögen, seine Einkünfte und seine gewerbliche Tätigkeit zu verfügen, nichts weiter als die gesetzliche Sanktion, das Volk nach Belieben auszuplündern. Er verlangt einen sozialen 10. August 92, den Sturz des Königs Eigentum. Durch Empfehlung von Maréchal und Chaumette findet Babeuf eine Anstellung im Verpflegungsamt der Stadt. Er kann seine Familie nachholen. In Montdidier werden die angeklagt sind, ihn bestochen zu haben, freigesprochen. Also kann er auch nicht bestochen worden sein. Und die Sache kümmert ihn nicht weiter. Ihn kümmert die Brotknappheit, die schlechte Qualität des Brotes, die zunehmend sich verschlechternde Versorgungslage der Stadt. Da ist er in der Lebensmittelverwaltung am rechten Platz. Und wieder geht er mit seiner gewohnten Gründlichkeit den Dingen nach. Wir wissen nicht, Bürgerminister, schreibt er an den Innenminister Gerard, welchen Wert ihr den ständigen Beschwerden beimesst, die wir seit Monaten an euch richten. Aber Paris soll wissen, an wen es sich halten muss, wenn es nur zwei Finger breit vom Hungertod entfernt ist. Man muss, sagen wir, wissen, ob dies Ergebnis, wie zu vermuten, die Folge eines Planes zur Aushungerung der Stadt ist und auf welchen Kern die Verzweigungen eines solchen Anschlages zurückgehen. Babeuf exponiert sich auf Seiten der fortschrittlichen Sans-Culotten. Er nimmt den neuen Vornamen Camille an. Erneute Verhaftung im Januar 94. Erst im Untersuchungsgefängnis der Abbé, dann in Saint-Pélagie. Das jetzt einfach Pélagie heißt. Schließlich im Juli 94 nach Laon überführt. Am 28. Juli ist Babeuf wieder zurück in Paris. Es ist der 10. Thermidor des Jahres 2. Der Tag nach dem Sturz Robespierres. Babeuf hat das Ereignis einmal mehr ganz knapp verpasst. Aber an den herrschenden Verhältnissen scheint sich ihm in der Folge gar nichts zu ändern. Im sogenannten Club Elektoral findet er Bundesgenossen. Die Revolution vom 9. und 10. Thermidor sollte für immer jene in Schrecken versetzen, die es wagen würden, unmoralische oder blutdürstige Gesetze vorzuschlagen, dem Volk das Recht auf freie Wahlen zu entziehen oder öffentliche Ämter zu besetzen, deren Wahl ausschließlich dem Volk zukommt. Im September 94 findet Babeuf einen Verleger für eine neue Zeitschrift, Journal de la Liberté de la Presse. Ich beziehe alles auf die Menschenrechte. Ich hebe alles in den Himmel, was sich ihnen nähert, und untergrabe alles, was ihnen entgegen ist. Das hat Babeuf schon seit je getan. Er wird zum Wortführer der Partei der Menschenrechte. Ab Oktober erscheint seine Zeitschrift unter einem neuen Titel, der Tribun des Volkes. Der Tribun du Peuple, mit großem P. Oder der Verteidiger der Menschenrechte, von Gracchus Babeuf. Nach Gaius, dem jüngeren Bruder, der als gewählter Volkstribun gegen die Senatspartei ein Getreidegesetz zur Versorgung der Bürger von Rom erlässt, das Ackergesetz erneuert, den Senatoren die Geschworenengerichte entzieht, zwei Jahre später gegen seine Feinde militärisch unterliegt und, um nicht in deren Hände zu fallen, freiwillig aus dem Leben geht. Noch im Oktober überwirft sich der Volkstribun mit seinem Verleger. Dem ist der Ton Babeufs einfach zu scharf. Den Club Elektoral lässt der Konvent schließen und die führenden Männer der Partei der Menschenrechte verhaften. Darunter Babeuf. Bis zum 18. Dezember sitzt er in dem großen steinernen Kasten des Luxembourg. Hier vollzieht sich in ihm eine radikale Wende zum grundsätzlichen Kampf für das Bonheur commun. Eine neue Nummer des Volkstribun erscheint. Ich bin wieder ich. Mit einem Wort, ich nehme meinen wahren Ton wieder auf. Gegen den Konvent und die herrschende Partei der Thermidorianer. Er sieht den beunruhigenden Rückschritt, der sich nach den zwei Monaten seiner Haft überall bemerkbar macht. Die Bezeichnung Sans-Culotte oder Patriot gilt fast als Beleidigung. Die Nationalkokarde wird kaum noch getragen und im Palais Royal bekommt einer Schläge, der das republikanische Du gebraucht. Am 24. Dezember, eine Art Weihnachtsgeschenk an die freie Wirtschaft, werden die Dekrete über Preis- und Lohnfestsetzungen aufgehoben. Der Tribun des Volkes. Das ist der Krieg der Reichen gegen die Armen. Dafür blühen Prostitution, Zügellosigkeit, Straßenraub, Bandenwesen, Diebstahl und Mord. Unter der Herrschaft des Eigentums nimmt das Verbrechen gegen das Eigentum zu.